Ich bin dein Gummibär. Ich bin dein Gummibär. Ich bin dein Gummi, Gummi, Gummi, Gummi, Gummibär. Ich bin dein Gummibär. Ich bin dein Gummibär. Ich bin ein kleiner, süßer, bunter, dicker Gummibär. Oh yeah. Gummibär. Heute, da sind wir alle Gaga, die Oma und der Papa, da-di-di-da-di-ba-di-pop. Wir alle sind Panani, Ice Cream und nur Salami, Tomate, Pizza, Party-Pop. Ich bin ein Gummibär, ich bin ein Gummibär, ich bin ein Gummi, Gummi, Gummi, Gummi, Gummibär. Ich bin ein Gummibär, ich bin ein Gummibär, ich bin ein kleiner, süßer, bunter, Gummibär. Kinder, wir machen eine Sause mit Ice Cream und mit Pause. Wir machen alle Party Pop. Wir alle sind Panani, Ice Cream und nur Salami, Tomate, Pizza, Party Pop. Ich bin ein Gummibär. Ich bin ein Gummibär. Ich bin ein Gummi, Gummi, Gummi, Gummi, Gummibär. Ich bin ein Gummibär. Ich bin ein Gummibär. Ich bin ein kleiner, süßer, bunter, dicker Gummibär. Gummibär.